denn? Psst. Warum horchst du an der Tür? Er ist da. Hinter der Tür. Ich habe gehört, wie er stehen blieb. Wer? Wie kann ich das wissen? Man sollte immer eine Waffe im Hause haben. Was ist nur los mit dir? Bist du verrückt? Bleib stehen und sprich nicht so laut. Solange er annehmen kann, dass ich ihn draußen nicht vermute, habe ich das Gefühl, ich bin ihm überlegen. Das ist doch alles Unsinn. Erklär mir das bitte, ja? Er muss mir auf der Straße nachgegangen sein. Hat nach mir das Haus betreten und die Haustür hinter sich zugemacht. Ich denke mir, er ist im Flur ganz still stehen geblieben. Ich habe genau hingehört, er ist nicht weitergegangen. Das hat mich stutzig gemacht. Vor der Loge der Concierge habe ich meinen Namen gerufen, wie üblich nach Mitternacht. Da ist er vorgestürzt. Vorgestürzt? Ja, ich war schon auf der Treppe. Ich dachte noch, es wäre ein Mieter. Aber er hat seinen Namen nicht genannt. Da habe ich ein wenig mit der Angst gekriegt. Ich habe mich über die Brüstung gebeugt. Ich konnte nur seine Hand auf dem Geländer sehen, eine dicke, weiße Hand. Du kannst dir das nicht vorstellen. Er hat immer zwei Stufen auf einmal genommen. Ich habe es deutlich gehört. Ganz instinktiv habe ich mich beeilt. Hat nirgends Halt gemacht. Und da wir in der obersten Etage allein sind... Wahrscheinlich war es ein zerstreuter Mieter oder ein Arzt, den jemand dringend gerufen hat. Er wird nicht aufgepasst haben, ist über die Etage, in die er wollte, hinausgestiegen und gleich wieder umgekehrt. Nein. Nein. Er ist da. Man hört ihn, er bewegt sich. Komm, horch mal. Na warte, es ist besser, ich mache es dunkel. Er soll in dem Glauben bleiben, dass ich von seiner Anwesenheit nichts weiß. Was er wohl will? Warum läutet er nicht? Er weiß genau, dass ihn um 2 Uhr morgens niemand aufmacht, ohne vorher eine Erklärung zu verlangen. Und du glaubst, er wüsste keine? Das heißt also, er führt was im Schilde. Sein Verhalten beweist das zu Genüge. Er hat mich nur um ein paar Sekunden verfehlt. Und worauf sollte er jetzt warten? Weiß nicht. Vielleicht darauf, dass wir fest eingeschlafen sind, damit er die Tür aufbrechen kann. Oder er wartet einfach, bis es Tag wird und der Augenblick kommt, wo ich weggehe. Das ist doch nicht möglich. Kann mir nicht denken, dass du Feinde hast. Also, du hättest mir was verschwiegen. Ich habe dir nichts verschwiegen. Soviel ich weiß. Aber es bleibt dir immer ein kleiner Rest ungesagt. Horch mal. Hast du gehört? Seine Kleider rascheln. Er atmet. Das natürliche Geräusch eines Hauses in der Nacht. Es atmet. Ich habe das oft genug beobachtet. Ja, meinst du nicht, wir sollten versuchen, irgendwie reinen Tisch zu machen? Wenn ich bloß eine Waffe hätte. Ich würde mich nicht lange besinnen, da sei sicher. Du musst zugeben, es wäre doch eine Riesendummheit, sich wehrlos der Gefahr auszusetzen, dass ein x-beliebiges Individuum einen niederschießt. Die Tür hat ja eine Sicherheitskette. Wir machen nur einen Spalt auf. Ja, genau das Richtige, um sie aus nächster Nähe abknallen zu lassen. Aber ich will doch öffnen. Du oder ich? Du weißt genau, solche Leute machen keinen Unterschied. Du bist das Opfer einer Täuschung. Kein Mensch würde so vorgehen. Jemand, der es auf dich abgesehen hat, würde dir morgen auflauern, auf der Straße oder sonst irgendwo. Er würde sich nicht hier vor der Tür aufpflanzen. Ja, und wenn er nicht genau weiß, ob er mich richtig in Erinnerung hat. Den Vogel aus dem Nest holen. Das ist die sicherste Methode. Er könnte denn nur so aufgebracht gegen dich sein. Du hast niemandem was getan. Soviel ich weiß. Die einzige Erklärung, die dir in den Kopf kommt? Jemand versucht, sich für ein Unrecht zu rächen, das ich ihm zugefügt habe. Gewöhnliche Verbrecher, Leute, die niederträchtig sind, ganz ohne Grund, die übergeschnappt sind. Das gibt's doch auch. Ach, ein Verrückter oder ein Verbrecher hätte nicht gewartet, bis du deinen Namen rufst, um sich an die Verfolgung zu machen. Nein, nein, nein. Es lässt eher an eine persönliche Geschichte denken. Der Mann geht dir auf der Straße nach, nicht ganz sicher, ob er dich richtig erkannt hat. Er kommt hinter dir ins Haus, du nennst der Concierge deinen Namen und nun, wo er ihn gehört hat, zögert er nicht länger. Doch, doch, er zögert noch. Aber für wie lange? Vielleicht jemand, der dich seit einiger Zeit aus den Augen verloren hat. Und der zufällig heute Abend... Na natürlich, natürlich. Dem Verbrechen folgt die Rache auf dem Fuße. Vielleicht sogar in Gestalt eines betrogenen Ehemannes, wenn du schon mal dabei bist. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich keine Feinde habe? Wenigstens soweit ich weiß. Keine alten Feinde und keine neuen. Außerdem wüsste ich gern, warum ich wohl welche haben sollte. Die Leute deuten unser Verhalten und unsere Äußerungen manchmal falsch. Sie erfinden auch irgendwelche Dinge, um einen anzuschwärzen. Das ist wahr. Trotzdem, um es so weit zu treiben. Ich hätte mich plötzlich umdrehen und kaltblütig auf ihn warten sollen. Dann hätte man ja gesehen. Seit ich die Tür hinter mir verriegelt habe, ist mir, als hätte er mich eingesperrt. Ja, eingesperrt. Ich kann nicht wieder aufmachen. Versteh doch, während ich aufriegle, geht er in Stellung. Ich wäre von vornherein der Unterlegene. Außerdem ist er bestimmt bewaffnet. Nun, ich sehe, du leugnest wenigstens nicht mehr, dass er da ist. Vor der Tür. Tatsächlich. Allmählich glaube ich, dass es ihn gibt. Hier. Oder anderswo. Anderswo? In meinem Leben, nicht wahr? Oder in meinem Gewissen? Hör zu, jetzt ist nicht der richtige Augenblick für Hirngespinste. Du hast eben selbst gehört, wie er atmet. Er ist da, darauf muss man sich einstellen. Du hast recht. Ich versuche ja nur zu verstehen. Wenn es ein Landstreicher ist oder ein Verrückter und wenn er glaubt, wir wüssten nicht, dass er da ist, dann sag ihm etwas durch die Tür. Dann fühlt er sich ertappt und wird machen, dass er fortkommt. Das wird doch nur in seinen Plan passen. Wir sprechen mit ihm. Er antwortet nicht. Wir bilden uns ein, dass er nicht mehr da ist, dass er wieder gegangen ist. Ich mache die Tür auf. Er springt mich an oder er schießt sogar, was weiß ich. Jedenfalls greift er an. Und wenn wir nicht aufmachen, setzt er seine Belagerung in aller Ruhe fort und sagt sich, rede du nur immer. In diesem Fall riskieren wir doch nichts. Aber wir haben wenigstens versucht, ihn zu beeinflussen. Nein, nein, nein. Ich versichere dir, wir dürfen nicht mit ihm reden. Wenn wir ihn anreden, kriegen wir nur Scherereien. Übrigens wird es ja vielleicht leid und geht von ganz allein. Wenn wir durchhalten und schweigen, kann so gut wie gar nichts passieren. Wir werden das Ganze vergessen. Wie einen bösen Traum. Merkwürdig, was du da sagst. Es klingt, als ob du Angst hättest, dass er dir antworten könnte. Angst, Angst. Ein anderes Wort fällt dir nicht ein. Ich spreche es heute Abend zum ersten Mal aus. Zugegeben. Zugegeben, ich lege keinen Wert darauf, dass er mir antwortet. Gott weiß, was für Scheußlichkeiten, was für Schimpfkanonaden er auf mich loslassen würde. Unsere Wohnung wäre für immer wie beschmutzt davon, auch diese Tür. Sie ist schon so düster genug mit ihrem schwarzen Anstrich. Gleich morgen, sobald wir diese Geschichte hinter uns haben, lasse ich sie neu streichen. In Gelb. Jawohl, in Goldgelb. Und jetzt dann will ich helle, leuchtende Farben um mich haben. Vielleicht ist er gar nicht verrückt. Ein Grund mehr, mit einem Verbrecher brauche ich mich nicht in eine Unterhaltung einzulassen. Von der Unterhaltung kann gar keine Rede sein. Du solltest ihm einfach zurufen, machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich weiß, dass Sie da sind, los machen Sie schon. Ja, ja, das beste Mittel, um ihn hier, hier festzuhalten. Das riecht doch nach Herausforderung. Ja, droh ihm einfach mit der Polizei, dass du sie anrufst. Dann hält die mich für einen Verrückten. Sie würde als erstes von mir verlangen, dass ich die Tür aufmache. Das kann man sich doch denken. Und das weiß er ganz genau. Versuch doch, ihn zu überzeugen. Du würdest schon Argumente finden. Aha. Ich müsste also Argumente finden können. Siehst du, du kannst es abstreiten, so viel du willst. Du denkst immer noch, dass ich den Schlüssel zu dieser Geschichte besitze. Dass ich den Mann kenne. Oder dass ich ahne, wer ihn geschickt hat. Daran ist dein Verhalten schuld. Du fürchtest offenbar mehr die Aussprache, als tätlich angegriffen zu werden. Die Aussprache, die er sucht, bezweckt aber nichts anderes als einen Angriff. Übrigens, es stimmt schon, der Kerl bereitet mir eine Art Unbehagen. Eine gewisse Übelkeit. Wegen seiner dicken, weißen Hand wahrscheinlich. Alles, was ich im Leben bisher von ihm gesehen habe. Eine derartige Hand, die hätte ich wiedererkannt. Es ist doch ganz normal, dass man von Leuten dieser Sorte lieber durch eine solide Tür getrennt ist. Ein Glück, dass unsere so massiv ist. Der schwarze Anstrich gibt dir etwas Absolutes, etwas Abschließendes. Ein altes Stück, die Tür. Früher hatte man auch Sinn für Sicherheit. Ein Schloss, zwei Riegel, daumendicke Türangel, nicht der kleinste Riss im Holz. Wirf dich ruhig dagegen, mein Freundchen. Genau das musst du ihm sagen. Das ist der richtige Ton. Ich verstehe, dass du nicht riskieren willst, aufzumachen. Aber das ist doch kein Grund, sich auf die Verteidigung zu beschränken. Man muss ihn mit Worten attackieren. Warte, überlass mir das. Ich werde mit ihm sprechen. Bleib hier, bist du vollkommen verrückt. Wenn er uns hört, kann er durch die Tür schießen. Er hat bestimmt einen Revolver. Die Diele ist eng. Außerdem würden wir ihn nur provozieren, wenn wir ihm zurufen. Zieh ab, alter Freund. Das wäre entschieden zu vertraulich, finde ich. Ich werde anders mit ihm reden. Nein, hör auf mich, sprich ihn nicht an! Erst mache ich Licht an. Gehen Sie! Gehen Sie schon, oder ich werde Ihnen... Glocke. Das hat nichts zu sagen. Der Klöppel wird sich wieder festgeklemmt haben. Die kleinste Erschütterung genügt. Ich habe leicht mit dem Fuß aufgestampft, als ich rief. Vielleicht ist er gegangen. Horch doch mal. Nein. Nicht sofort. Machst du das Licht wieder aus? Er soll glauben, wir gingen nach hinten in die Wohnung zurück. Lass uns ganz fest auftreten, damit unsere Schritte zu hören sind. Es muss so aussehen, als ob er uns überhaupt nicht interessierte. Wir machen alles Licht aus, so als ob wir schlafen gingen. Angenehme Ruhe! Wir stoßen ihn wieder ins Nichts zurück. Dann komme ich leise zurück und horche noch einmal. Und mir wirst du vor, ich kompliziere alles. Also wirklich... Gibt's was Neues? Esther. Mehr als je da, der Hund. Die Dielen knacken unter seinem Gewicht. Er lehnt an der Tür. Es klingt wie ein leises, gleichmäßiges Reiben. Sein Atem bilde ich mir ein. Das Tollste ist, man hört ihn hinter beiden Türflügeln gleichzeitig. Kann doch nicht die ganze Breite einnehmen. Du wirst sagen, das Holz leitet den Ton. Er muss genau in der Mitte stehen. Die Tür würde direkt zwischen seinen Augen aufgehen. Siehst du es vor dir? Komisches Bild. Hast du es geahnt? Was geahnt? Dass er immer noch da ist, weil du die beiden Stühle mitgebracht hast. Nein, das war nur für den Fall. Wir werden noch nicht rumstehen bis zum Morgen. Wie dem auch sei, erinnere dich, er hat nicht geschossen, als ich ihn ansprach. Es wäre doch ein leichtes für ihn gewesen. Vielleicht hat er nur eine Hiebwaffe. Dann würden wir ganz schnell mit ihm fertig werden. Zu zweit. Die Hiebwaffe, das ist doch nur reine Vermutung. Du siehst uns doch wohl nicht im Ernst über ihn herfallen und mit ihm um die Wette brüllen. Ich sage brüllen, denn es muss sich auch um einen Irren handeln. Ja, bestimmt um einen Irren. Wenn er sich vornimmt, die Tür einzudrücken. Manchmal erlebt man Überraschungen bei Dingen, die einem, wer weiß, wie solide vorkommen. Ich habe gerade bemerkt, dass die Türfüllung gar nicht so dick ist, wie ich immer glaubte. Wenn ich mein Ohr daran halte, höre ich ihn atmen, als ob ich ihn abhorchte, wie ein Arzt. Ach, das ist das Unangenehme daran. Wenn er sich dran macht, die Tür einzudrücken, bevor die Mieter unter uns aufwachen von dem Krach und aus dem Bett sind. Vielleicht wäre es ratsam, hinten in der Wohnung eine Art befestigtes Feldlager herzurichten aus Möbeln, Matratzen. Ich glaube nicht, dass er rebellisch wird. Wir brauchen nur den Morgen abzuwarten. Da muss ich ja wegschirmen, wenn die Concierge die Post draufbringt. Montags kommen oft keine Briefe, wegen des Wochenendes. Ich hab's beobachtet. Ich muss um 8 aus der Wohnung gehen. Werde im Büro anrufen und sagen, ich sei verhindert. Was hat das im Grunde genommen für einen Zweck, ein paar Stunden Zeit zu gewinnen? Es muss doch mal ein Ende haben. Glaubst du, er will dich umbringen? Woher soll ich das wissen? Wenn einer ohne Sinn und Verstand handelt, ist alles möglich. Da liegt ein Verbrechen doch nahe. Diese Art da draußen zu warten, ohne etwas zu tun, ohne etwas zu sagen, das erinnert deutlich genug an die raffinierte Methode, das Opfer ein Weilchen in seiner Angst, sagen wir in seiner Unruhe, schmoren zu lassen. Diese fast unmerkliche Anwesenheit, die man ab und zu vergisst und die einem plötzlich wieder bewusst wird. Das kurze Anschlagen der Glocke zum Beispiel. Dieses Seufzen, dieses sich auf der Stelle bewegen im Dunkeln, das Stummbleiben. Das geht einem auf die Nerven, das musst du zugeben. Nichts setzt einem so zu, macht einen so fertig. Verrückte denken nicht so folgerichtig, stell ich mir vor. Man möchte fast meinen, du redest von einem Geist, von einer gequälten Seele. Dein Kerl da draußen stöhnt doch nur vor Ungeduld. Er wartet auf etwas, das nicht eintritt. Er wartet, ja. Aber was kann ich dagegen machen? Was kann ich sagen? Ich weiß doch nicht, was er will. Ja, eben. Ich male mir aus, was auf der anderen Seite der Tür vor sich geht. Da steht jemand im Dunkeln, der sich langweilt, der stöhnt, der sich mal auf das eine Bein, mal auf das andere stützt und sich sagt, wie lange der braucht. Wenn er sich nicht entschließt, muss ich ja wohl... Muss er was? Das weiß ich nicht. Ich versuche, etwas Logisches zu konstruieren. Schöne Logik. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich brauche nicht den ersten Schritt zu tun. Den ersten Schritt, den hat er getan, indem er hierher gekommen ist. Jetzt, wo wir wissen, dass er nicht schießen wird. Warum sollten wir nicht laut sprechen, damit er uns hört? Du bist ja nicht gescheit. Was nützt das? Ihm unsere Unsicherheit zeigen? Im Gegenteil, wir müssen ihn glauben lassen, wir wären jetzt hinten in der Wohnung. Wir würden telefonieren. Etwas unternehmen, um zu verhindern, dass er etwas anrichtet. Ich bezweifle, dass unser Schweigen ihn sehr beeindruckt. Ich finde, wir sollten laut miteinander sprechen. Laut genug, damit er uns hört, aber so, als ob nichts Besonderes wäre. Ohne Nervosität. Wir sollten über alles und nichts reden. Banalität entwaffnet. Das heißt so viel wie, sehen Sie, wir sind auch bloß Menschen. Das genügt. X-beliebige Leute bringt man nicht um. Wir sind nicht x-beliebige Leute. Und was wir auch sagen, wie wir es auch anstellen. Nein. Nein, er wird misstrauisch sein. Er wird wissen, wir haben ihn dabei im Auge. Du hättest ihn nicht anschreien sollen, gehen Sie. Jetzt ist er mit einbezogen. Wir können machen, was wir wollen. Er ist mitten unter uns. Zwischen uns sogar. Stimmt. Zwischen uns. Aber es ist doch leicht, ihn ein wenig beiseite zu schieben. Wir reden einfach so, als wäre er nicht da. Ich will ihm aber kein Theater vorspielen. Solange er meine Stimme nicht hört, fühle ich mich, wie soll ich sagen, ja, ein wenig mehr in Sicherheit. Nur keine Sorge. Wenn er bleibt, dann weiß er bereits Bescheid. Braucht nicht erst noch deine Stimme wieder zu erkennen. Du fantasierst. Das ist ganz und gar nicht der Grund, warum er meine Stimme nicht hören soll. Versteh mich doch, wenn ich rede. Auch wenn es nicht so aussieht, als täte ich es seinetwegen. Und auch wenn er nicht antwortet, dann bahnen sich Beziehungen an zwischen ihm und mir. Und das will ich nicht. Ich habe nichts zu schaffen mit ihm, keine Kontakte, auch keine mündlichen. Schon der bloße Gedanke daran widert mich an. Seitdem frage ich mich, in welchem Sinne wir miteinander reden sollten. Banal, ist leicht gesagt. Ich denke einfach an etwas, was seine Wut dämpfen könnte. Was zeigen würde, ob noch Sympathie für dich vorhanden ist oder wenigstens Nachsicht. Nachsicht. Hör mal, ich bin hier in meiner Wohnung. Ich verlange von niemandem etwas. Und ich sollte jemanden um Nachsicht anflehen, den ich nicht kenne, den ich nicht einmal sehe? Wie im Beichtstuhl, was? Wenn du so willst. Auch aus Beichtstühlen kommt man schließlich wieder raus. Das allein zählt. Hör zu, man muss für seine Sache einstehen. Es ist immer von Vorteil, die eigene Sache zu vertreten, auf gut Glück blindlings. Man kann... Psst! Was ist denn? Der eine Türflügel hat sich eben ein wenig bewegt. Hast du es nicht gesehen? Nein. Sicherlich ein Luftzug. Aber gewiss doch, ein Luftzug. Warum nicht? Ja, man muss seine Sache vertreten. Man könnte dich ja falsch beurteilt haben. Dann braucht man die Dinge nur richtig zu stellen. Es ist ganz einfach. Welche Dinge? Ach, was weiß ich denn? Zu Anfang könntest du dich auf Allgemeineres beschränken. Gewöhnlich fällt es dir doch leicht, dich von deiner besten Seite zu zeigen. Du kannst sogar entwaffnend sein, wie man sagt. Fangen wir an. Erstmal Licht. Ich bitte dich, verhalte dich ruhig. Ach, du machst alles nur komplizierter. Verlass dich auf mich. Ich bin überhaupt nicht müde. Da bist du nicht die Einzige. Ich frage mich, wer in unserer Lage wohl schlafen könnte. Nicht so. Er soll doch glauben, dass wir von seiner Anwesenheit keine Ahnung haben. Und was machen wir sonst in unserer Diele gegen 3 Uhr morgens? Das war eine großartige Idee von dir, die Diele als Wohnraum einzurichten. Alles, was du sagst, klingt so falsch, dass man sich die Ohren zustopfen möchte. Wirklich? Es klingt falsch? Keinerlei Talent, nicht wahr? Eine komplette Idiotin. Das habe ich nicht behauptet. Dann rede du doch. Vielleicht bekommt man auf diese Weise die Stimme der Wahrheit zu hören. Es wäre an der Zeit. Es wäre an der Zeit? Was fällt dir ein? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hast du das eben wirklich gesagt? Solange wir zusammenleben, hast du mir immer vertraut, bilde ich mir ein. Und plötzlich willst du mich verdächtigen? Ich hätte dir etwas verheimlicht, hätte dich belogen? Aber nein. Was ich sagen wollte, ist, dass du vielleicht vor dir selbst etwas verheimlichst. Es passiert doch jedem. Im täglichen Leben geht man den Dingen nicht immer auf den Grund. Über manches, was mehr oder weniger weit zurückliegt, denkt man lieber nicht mehr nach, einfach um mit dem Leben fertig zu werden. Das gilt nicht für mich. Ich kenne meine Vergangenheit durch und durch. Ich habe sie klar vor Augen. Ich kann für sie einstehen. Und was sich hier abspielt? Woher kommt das? Das ist doch nicht normal. Eines schönen Abends vor einer lebenden Tür zu stehen. Was faselst du da, eine lebende Tür? Es geht nicht um die Tür. Es geht nicht um die Tür? Und trotzdem ist sie es, die dir den Ausgang versperrt. So, wie sie sich da als großes Rechteck abzeichnet. Du kennst sie ja selbst bis in jede Ecke. Pass auf, wenn du deine Hand auf das Schloss legst. Ich wette, es würde dir brennend heiß vorkommen. Versuch's. Versuch's doch mal. Das ist ja absurd. Vorsicht! Ich sage, es würde dir so vorkommen. Deine Vergangenheit, nein, nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass du sie durch und durch kennst, wie du behauptest. Dass du mir vielleicht nicht alles erzählt hast, das ist nicht besonders wichtig. Aber jetzt kommt es auf den Versuch an, all die falschen Vorstellungen zu zerstreuen, die sich am Ende im Kopf irgendwelcher Leute festgesetzt haben. Aufgrund alter Geschichten. Alter Geschichten, was soll das heißen? Hast du was gehört? Es wird mich nicht überraschen. Verleumdung, Gerüchte. Nein, ich habe nichts gehört. Aber du hast recht. Denken wir einmal an Verleumdung. Wie könnte die aussehen? Was könnte man über dich erzählt haben? Wenn man die Wahrheit verfälscht, natürlich. Was könnte man dir unterstellt haben? Willst du dich etwa damit amüsieren, dir all das auszumalen, was die Leute einem andichten können? Auf Einzelheiten kommt es nicht an, dabei würde man sich verrennen. Wir brauchen uns bloß an die großen Themen zu halten. Was weiß ich, ja, Verrat zum Beispiel. Ist dir schon aufgefallen, wenn alte Geschichten wieder ausgegraben werden, ist in den meisten Fällen Verrat mit im Spiel. Die menschliche Existenz ist immer die Summe aus Unbeständigkeiten. Mir sollte man Verrat vorwerfen? Oh, das ist ja ein Witz. Wo hast du denn das her? Nirgends. Sei doch nicht gleich so aufgebracht. Das ist nur eine Annahme. Verrat findet man hauptsächlich bei Leuten, die Persönlichkeit haben, die etwas darstellen. Wenn man nichts isst, begeht man keinen Verrat. Man passt sich an. Phrasen. Erst einmal, warum Verrat und nicht irgendetwas anderes? Ganz gleich was. Brandstiftung, Sittlichkeitsvergehen. Das würde nicht zu dir passen. Verrat dagegen. Ach, wir werden alle zu Verrätern, wenn man uns nur die Gelegenheit dazu gibt. Der Verrat gehört zum Leben, eine Form der Entwicklung. Man gewinnt Abstand zu dem, was man einmal war. Man wächst über sich hinaus. Das Wort Verrat hat eine präzise Bedeutung. Man verwendet es nicht für alles und jedes. Erklär mir das. Jeder weiß doch, was das bedeutet. Verrat. Das heißt, seinen Glauben verleugnen, Vertrauen enttäuschen, auf eine Art handeln, die... Ach was, du regst mich auf. Ich werde dir doch keine Vorlesung über Moral halten. Du sagst fast dasselbe wie ich. Und deiner Meinung nach sind alle Menschen dazu fähig. Ich wie alle anderen. Schöne Auffassung von der menschlichen Natur. Verrat ist doch was Abscheuliches. Wirklich, es ist schwer, deine Sache zu vertreten. Wenn er dich nun hört, du schreist ja. Moralische Strenge sollten wir schon ihm überlassen. Ich verstehe dich nicht. Anstatt dass du versuchst, dich zu rechtfertigen, pflichtest du ihm noch bei. Mich rechtfertigen? Zum 100. Mal. Der Mann steht doch aus irgendeinem Grund hinter der Tür. Er hat dir etwas vorzuwerfen. Vielleicht ist es übertrieben, beinahe grundlos. Umso mehr sollte man versuchen, ihn zu einer besseren Meinung zu bringen. Wenn die Sache heute Nacht nicht in Ordnung kommt, wird er wahrscheinlich bei Tagesanbruch irgendwas unternehmen. Dann hast du keine Zeit mehr, ihn zu überzeugen. Im Augenblick kannst du ihn noch indirekt ansprechen, wenn du so tust, als ob du dich an mich wendest. Das ist eine Chance. Eine Chance? Aber wer kann er denn noch sein? Ich meine, er zweifelt noch an deiner Schuld. Darum wartet er ab, bevor er handelt. Er lässt uns ruhig reden und sagt sich, oh, vielleicht erfahre ich etwas, was alles ändert. Deshalb dürfen wir nicht so lange stumm bleiben. Es kommt ihm sonst verdächtig vor. Lass mich noch einmal horchen. Warum hast du eben das Schloss angefasst? Ich war nah dran, aufzumachen. Er ist aber immer noch da. Ja, man hört ihn atmen. Er raucht. Es riecht nach seiner Zigarette. Der Rauch dringt durch die Türritzen. Stimmt. Ich rieche es bis hierher. Englischer Tabak. Aber das hilft mir auch nicht weiter. Dieses Keuchen, Atemnot, Asthma, Emphysem. Wahrscheinlich ist er korpulent, Plethoriker, wie die Ärzte das nennen. Übrigens, seine Hand... Erinnerst du dich immer noch nicht? Nein. Nein, die Menschen verändern sich mit der Zeit. Manche sind krank oder haben in einem Klima gelebt, in dem man dick wird. Andere lassen sich gehen, nach einer großen Enttäuschung zum Beispiel. Sie fangen an zu trinken, werden aufgedunsen. Alles Umstände, die sie nicht gerade freundlich stimmen. Und die erklären, dass sie sich nachts vor der Tür ihrer alten Freunde aufbauen. Interessant. Deine Anspielung auf das Klima anderer Länder. Die Geschichte von der menschlichen Enttäuschung auch. Mir scheint, du machst Fortschritte. Ich sage nur, was mir gerade so einfällt. Da muss ich denken, ich sei ein Feigling. Ein anderer hätte die Tür aufgemacht, gleich nach Betreten der Wohnung, um zu wissen, woran er ist. Aber nimm an, du hast eine ungefähre Ahnung, woran du bist. Du errätst, ohne es dir einzugestehen, wer dieser Mann ist und aus welchem Grund er etwas gegen dich hat. Dann verhältst du dich nicht wie ein Feigling, sondern wie ein Mann, der versucht, dem Angriff eines Feindes zu entgehen. Was ist natürlicher? Tja, gefällt dir gut, deine These, wie? Ist die einzige, die stichhaltig ist. Als ich sah, dass du die Tür nicht gleich wieder aufgemacht hast, da habe ich sofort begriffen, dass es nicht aus Feigheit geschah. Du bist ein Mann. Ich habe mir gesagt... Dass ich mir ungefähr vorstellen könnte, was dieser Mensch vor mir will. Ja. Wie jemand, der unter dem Schock eines Urteils steht, das in seiner Abwesenheit gefällt wurde. Du hast immer eine Begabung für richtige Erklärung gehabt. Jeder Mensch fühlt sich mehr oder weniger schuldig. Das ist nicht neu. Wenn man von einem Unbekannten bedroht wird, kann man leicht in ihm das Werkzeug der ewigen Gerechtigkeit sehen, ausgesandt, um Rechenschaft zu fordern. Ein wenig Masochismus genügt dazu schon. Er legt dir keinen Zwang auf. Darauf wartet er nur, stell ich mir vor. Aber die Schuld, so betrachtet, ist vielschichtig, reichlich unbestimmt. Der Kerl da draußen könnte ja jemand sein, der meiner Identität sicher ist. Mir scheint, er hat nur noch darauf gewartet, dass ich meinen Namen im Hausflur rief. Wenn er mich aufgrund einer Verleumdung oder eines Missverständnisses zur Rechenschaft ziehen will, um deine These aufzugreifen, dann kann ich mich nicht durch eine allgemeine Reue herauswinden. Ein Eingeständnis der ominösen Schuld, die allein darin liegt, dass man lebt, dass man atmet, hilft an nichts. Nein. Wenn es jemand ist, der mich kennt oder gekannt hat, muss ich ganz bestimmte Punkte, gewisse Vorkommnisse aus meiner Vergangenheit aufdecken, die nachteilig ausgelegt werden könnten. Natürlich, Dinge dieser Art gibt es so gut wie keine in meiner Vergangenheit. Außerdem, was sollte man herausgreifen? Er brauchte mir nur seinen Namen zu nennen. Oder seine Karte unter der Tür durchschieben. Das würde mir weiterhelfen. Obgleich ich mir wirklich den Kopf zerbrechen müsste, um herauszufinden, wo ich Leuten aus meiner Umgebung Unrecht getan habe. Solche Erinnerungen liegen immer näher, als man glaubt. Was könnte ich schon entdecken? Ungeschicklichkeiten, Irrtümer hier und da, selbstsüchtige Handlungen, kleine Lügen. Das fällt nicht ins Gewicht. Man kommt nicht mitten in der Nacht und belästigt die Leute wegen derartiger Lappalien. Schade, dass du so wenig anzubieten hast. In unserer Lage ist mit Unschuld gar nichts zu erreichen. Ich kann aber noch keine Verbrechen erfinden. Ich habe es mit einem Verrückten zu tun, das ist alles. Bist du ganz sicher? Heißt, wenn ich dich ein bisschen provoziere, dann nur, um dir zu helfen. Im Grunde möchte ich dir am liebsten glauben. Von ganzem Herzen möchte ich dir glauben. Du weißt ja, ich kenne keine Rachsucht. Vergeltungsdrang ist mir unbekannt. Aber bei gewissen Leuten sind Rachsucht und Vergeltungsdrang vielleicht so stark entwickelt, dass sie sich schon bei kleinsten Anlässen äußern, bei Nichtigkeiten, Bagatellen. Hast du solche Leute gekannt? Nein. Aber sowas kann sich mit dem Alter entwickeln. Ständige Reizbarkeit, Prinzipienstrenge, Unversöhnlichkeit, kurz Verständnislosigkeit. Etwas Schreckliches, Verständnislosigkeit. Ich bin ein bisschen müde. Ich gehe und leg mich hin. Wenn du allein bist, fühlst du dich vielleicht wohler bei dem Versuch, ihn zu überzeugen. Ich soll mich direkt an ihn wenden, das ist unmöglich. Dein kleiner Trick, so zu tun, als ob wir von seiner Anwesenheit nichts wüssten, war eigentlich gar nicht zu verachten. Wollen wir noch einmal anfangen? Aber ernsthaft diesmal. Du könntest dich darüber auslassen, was für ein Leben ich geführt habe seit 15 Jahren. Da gibt es manches Positive zu erwähnen, Gefälligkeiten, die ich erwiesen habe. Zu spät. Du hast es nicht verstanden, auf das Spiel einzugehen. Jetzt kann das auf ihn keinen Eindruck mehr machen. Er ist sich klar darüber, dass wir genau wissen, da ist jemand. Und selbst wenn er sich klar darüber ist... Nein. Vertritt deine Sache selbst. Du kannst mich ja rufen, wenn du einen Leumundszeugen brauchst. Ist dort Charles? Kröller. Henri Kröller! Hör zu, Henri. Ich bin dir eine Erklärung schuldig. Warte. Womit beginnen? Wo es im Grunde anfängt, das macht es nicht klar. Was du vor allem wissen musst. Ja. Ja, wenn man darüber nachdenkt, es ist von den Leuten ausgegangen, das Ganze nur von den Leuten. Ich selbst hatte nichts Böses im Sinn. Den Beweis werde ich dir liefern. Aber zuerst möchte ich mit dir über den bewussten Abend reden, an den du sicher denkst. Oh, ich durchschaue dich. Ich durchschaue dich, Henri. Sie standen da und hielten mir den Köder hin. Und Fragen. Fragen, warum dies, warum das? Du weißt, wie das ist. Ich hatte immer das eine Prinzip. Aber ich werde dich nicht mit meinen Prinzipien langweilen, du kennst sie ja. Die Wahrheit ist, dass ich geglaubt habe, sie wüssten bereits alles. Ehrenwort. Nun ja, fast alles. Wie soll man auch vorhersehen, dass sie so viele Vorurteile hatten? Ich war voller Vertrauen hingegangen. Du kannst das nicht recht verstehen. Man muss sich die damalige Zeit vergegenwärtigen. Es waren besondere Umstände, das darf man nicht vergessen. Sonst natürlich... Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Schlag für mich war, als ich erfuhr, du bist fort, so weit weg da unten. Das war ein Schlag für mich, kann ich dir versichern. Und alle sahen mich dabei an. Ich gebe zu, allmählich kam es mir zum Bewusstsein. Die anderen rieben sich bei meinem bloßen Anblick schon die Hände. Ach, wenn ich dir im Einzelnen erzählen könnte, wie sich das mit ihnen abgespielt hat. Wir müssen zurückgehen bis zu der Begegnung damals mit... wie hieß er noch? Na ja, du weißt, wen ich meine. Ja, wenn ich sie alle aufzählen würde, würdest du deinen Ohren nicht trauen. Da würdest du einsehen, dass ich nicht der Einzige bin, der Gewissensbisse haben sollte. Natürlich, Mann. Hat mir erzählt von diesen scheußlichen Krankheiten. Dem Sumpffieber da unten. Armer alter Junge. Wenn ich das vorher gewusst hätte, diese Fieberanfälle. Schweigen. Er ist es nicht. Nein, er ist es nicht. Das Fieber in Afrika kennt kein Pardon. Messango vielleicht. Ja, Messango. Messango! Idiot, großer Idiot, hörst du? Ich rede dich immer noch mit deinem Familiennamen an. Ich habe ihn immer ein bisschen lächerlich gefunden, lächerlich, aber rührend. Du triffst es gut. Du hast gehört, heute bin ich in Büßerstimmung. Der andere, mit dem ich gerade gesprochen habe, nein, du kennst ihn nicht. Dem habe ich vieles zugegeben. Er sollte sich nicht zu beklagen haben. Ich habe sogar noch übertrieben. Wenn man sich schon zu Geständnissen bequemt, wie es heißt, dann darf man nicht kleinlich, nicht knauserig sein. Auch bei dir werde ich nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Du bist noch immer derselbe, so viel ich sehe. Die gekränkte Ehre persönlich. Für dich war die ganze Geschichte nur eine Frage der Eitelkeit. Du warst ein Schwärmer und machtest dir selbst etwas vor, in meiner Gegenwart vor allem. Ich habe ihn dir ganz schön heimgezahlt, diesen Schwindel. Ja, ich habe überall verbreitet, du wirst für mich wie ein Bruder. Eine Floskel, die nichts kostet, wenn man jung ist. Romantik der Freundschaft. Ich höre dich noch. Man begehrt nicht die Frau seines Bruders. Immer ein Bibelzitat im Munde, hä? Es war nicht recht von mir, das ist wahr. Ich habe etwas hinterhältig gehandelt. Du hast aber auch nie verstanden, anderen das Leben angenehm zu machen. Was das Geld angeht? Nein, das... Das ist sie gewesen. Ich dachte, du hättest es ihr gegeben. Erst später habe ich darüber gehört. Aber man setzte hinzu, du hättest aus Enttäuschung angefangen zu trinken. Ich habe das erst für Anschwärzerei gehalten von einem, der selbst betrunken war. Naja. Aber wozu das eigentlich alles wieder aufrühren? Du siehst, sie hat auch mich verlassen. Ich habe wieder geheiratet, habe mich abgefunden. Auf diese alten Dinge ist so viel Asche gefallen. So viel Asche. Wenn du wüsstest, wie müde ich bin. Ich kenne dich, du bist nicht dumm genug, um von mir Entschuldigung zu verlangen. Meine Müdigkeit, hörst du? Sie wiegt alle Entschuldigungen auf, alle Worte der Reue. Diese Asche, manchmal habe ich den Eindruck, dass sie auch die Farbe des Tages bestimmt. Mein alter Misangu, das ist alles, was ich dir bieten kann. Diese Asche. Ich rede ja zu Wänden! Erbärmlich ist dies, erbärmlich! Oh. Erbärmlich. Was ist los? Was ist denn los? Komm schon und horche. Komm, horch an der Tür. Diesmal habe ich ihn ganz deutlich gehört. Er geht auf und ab, fast auf der Stelle. Aber nein. Nein, als ich horchte, war es ganz anders. Du lügst mich an! Du hörst gar nichts! Ich bin der Einzige, der etwas hört. Ich versichere dir, seine Schritte... Ich meine, was ich für seine Schritte gehalten habe... Lügnerin, das sind keine Schritte! Was hast du denn gehört? Etwas wie Stöhnen. Ein Mann, der im Stehen stöhnt, das ist selten. Schwer verwundet, ja, schwer krank. Aus seelischer Qual stöhnt man auch. Seelischer Qual, Misango, und seelische Qual. Ja, ich weiß, er gab sich immer gern einen romantischen Anstrich, aber unter uns, die seelischen Qualen eines Hahnreis. Was Henri Kröller angeht, dem würden seelische Qualen schon gar nicht ähnlich sehen. Ja, ich kann mir denken, er hat in Afrika viel durchgemacht. Aber das ist doch nicht meine Schuld, wenn er ein elendes Leben hatte. Selbst wenn ich nichts gesagt hätte, hätten sie es schließlich herausbekommen. Aber ich belästige alle Welt mit meinen Jugenderinnerungen. Ich dachte eher, du geizt mit ihm. Wenn du mich gehört hättest vorhin. All die alten Eseleien, all die alten Geschichten, die ich da wieder ausgegraben habe. Fragt sich nur, ob die richtige darunter war. Misstraust du meinem Gedächtnis? Das ist keine Frage des Gedächtnisses. Ich versichere dir, alle kamen sie an die Reihe. Die Kröllers, die Misangos. Ich sage dir doch, es handelt sich um einen Unbekannten, um einen Verrückten, einen Landstreicher. Übrigens, wir werden es ja bald wissen, woran wir sind. Es wird langsam Tag. Wir werden die Tür aufmachen können. Du willst ihm aufmachen? Mhm, wer es auch ist, ich habe keine Angst mehr vor ihm. Eine durchwachte Nacht, das lässt vieles verblassen. Nicht, weil man so viel überlegt, weil man nicht schläft. Aber man wird erschöpft. Erschöpfung, das ist höchste Weisheit. Das ist so viel wert wie alles Nachdenken, alles Herumdeuten. Vor allem aber stöhnt er. Und da habe ich nicht viel zu befürchten. Du hast recht. Aber die Tür werde ich aufmachen. Warum? Du bleibst im Hintergrund, außer Reichweite, zumindest vorläufig. Gegen mich hat er nichts. Und dann wird auch der Schock, wenn er im Türrahmen erscheint, nicht so stark für dich sein. Darum geht es nicht, darum geht es nicht. Ich stelle mich hier hin, genau mitten vor die Tür. Dann sieht es nicht so aus, als wollte ich mich verstecken. Ich präsentiere mich ihm im vollen Licht. Ich empfange ihn. Das gibt mir Überlegenheit. Obendrein stehe ich hier weit genug entfernt für einen Gegenstoß. Warte, sicherheitshalber nehme ich den Stuhl hier. So, du reißt die Tür auf und versteckst dich hinter ihr. Soll ich? Ja, aber mach schnell, schnell. Wie hat der das bloß gemacht? Der ist schon im Erdgeschoss. Hast du gehört? Der ist die Treppe nur so runtergestürzt. Der ist geflüchtet. Und seine Hand auf dem Geländer, wie heute Nacht, wie heute Nacht. Lauf zum Fenster, er kommt gleich aus dem Haus. Du kannst sicher erkennen, wer es ist. Siehst du jemanden? Wie denn? Niemanden? Da kommt er wieder zurück. Ich habe ihn ja nicht hinausgehen sehen, also muss er es sein. Zweimal. Das ist die Concierge, das weißt du doch. Er auch, bestimmt. Warte, ich stelle mich wieder hinter den Stuhl. So, mach auf, aber leg die Kette wieder vor. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Vater. Ah ja, vielen Dank. Wiedersehen. Das sind ein paar Briefe, nichts Wichtiges dabei. Da. Todesanzeige. Die Concierge hat gesagt, sie hätte sie heute Morgen unter ihrer Tür gefunden. Keine Anschrift drauf, tatsächlich nur ein Name. Deiner. Hier, nimm. Das hat Zeit. Louis Aubertin. Aubertin. Louis Aubertin! War er es? Was hast du ihm angetan? Was hast du ihm angetan? Wozu noch? Es ist zu spät jetzt. Zu spät.